Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten. Sobald es Nacht ist, zündet die Hausfrau die Lichter an, breitet das Tafeltuch über den Tisch, legt in die Mitte desselben drei von den Platten ungesäuerten Broten, verdeckt sie mit einer Serviette und stellt auf diesen erhöhten Platz sechs kleine Schüsseln, worin symbolische Speisen enthalten. Nämlich ein Ei, Lattich, Meerrettichwurzel, ein Lammknochen und eine braune Mischung von Rosinen, Zimt und Nüssen. An diesen Tisch setzt sich der Hausvater mit allen Verwandten und Genossen und liest ihnen vor aus einem abenteuerlichen Buche, das die Haggadah heißt. So schildert der deutsche Jude Heinrich Heine in seinem 1840 erschienenen Fragment »Der Rabbi von Bacharach« den Sederabend, mit dem das Pessachfest beginnt. Das hebräische Wort Seder heißt einfach Festordnung. Eine große Abendmahlzeit wird in die Mitte dieser Feier eingeschoben. Und sogar während des Vorlesens wird zu bestimmten Zeiten etwas von den symbolischen Gerichten gekostet. So wie alsdann auch Stückchen von dem ungesäuerten Brote gegessen und vier Becher roten Weins getrunken werden. Wehmütig heiter, ernsthaft spielend und märchenhaft geheimnisvoll ist der Charakter dieser Abendfeier. Und der herkömmlich singende Ton, womit die Haggadah von dem Hausvater vorgelesen und zuweilen chorartig von den Zuhörern nachgesprochen wird, klingt so schauervoll innig, so mütterlich einlullend und zugleich so hastig aufweckend, dass selbst diejenigen Juden, die längst von dem Glauben ihrer Väter abgefallen und fremden Freuden und Ehren nachgejagt sind, im tiefsten Herzen erschüttert werden, wenn ihnen die alten, wohlbekannten Pascha-Klänge zufällig ins Ohr dringen. An diesem geheimnisumwobenen Sederabend spielen in allen jüdischen Familien die Kinder die Hauptrolle. Sorgfältig einstudiert in klassischem Hebräisch stellen sie die Frage, die seit Jahrhunderten gleich geblieben ist. Ma nishtana halayla hase mekol halaylot? Was unterscheidet diese Nacht von allen anderen Nächten? Und der Hausvater beantwortet ihre Frage ebenfalls seit Jahrhunderten auf dieselbe Weise, indem er die Geschichte der Befreiung seines Volkes erzählt. Einst waren wir Sklaven des Pharao in Ägypten. Aber der Ewige, unser Gott, führte uns von dort heraus mit starker Hand und ausgestrecktem Arm. Hätte der Heilige, gesegnet sei er, unsere Väter nicht aus Ägypten geführt, so hätten wir unsere Kinder und Kindeskinder dem Pharao in Ägypten auf ewig dienstbar bleiben müssen. Darum obliegt es nicht nur unseren Vätern, sondern auch uns selbst, wären wir auch noch so weise, erfahren, gereift und wissend, die Geschichte des Auszugs aus Ägypten zu erzählen. Jedes Jahr dieselben Fragen, dieselbe Geschichte, derselbe Ritus. Und jedes Jahr tauchen fromme und weniger fromme Juden am Sederabend in eine Wunderwelt ein. Kristallgeschirr und Silberbecher, brennende Lichter, ein festlich gedeckter Tisch mit einer Fülle von Speisen, die alle ihre tiefere Bedeutung haben. Wenn diese Speisen am Sederabend unter entsprechenden Erläuterungen verzehrt werden, wenn die alte Geschichte vom Auszug aus Ägypten vorgelesen wird und die Familie sozusagen reisefertig am Tisch mit dem hastig gebackenen, ungesäuerten Brot sitzt, dann geht es nicht einfach um Nostalgie und Erinnerung an biblische Zeiten. Die Botschaft vom Pessach ist immer aktuell. Gott erlöst aus der Knechtschaft. Vor ihm gibt es nur freie Menschen und so sollen sie auch leben. Frei, ihm zu dienen und einander glücklich zu machen. Wie alle ins Ghetto gedrängten Minderheiten haben die Juden eine beneidenswerte Fähigkeit entwickelt, Feste zu feiern. Auch manche Nichtjuden kennen Simchat Torah, das Fest der Freude am Gesetz. Entgegen allen bösen Zerrbildern von der hartherzigen Gesetzesreligion mit ihren tausend drückenden Vorschriften ist Gottes Weisung für den frommen Juden ja Zeichen seiner Nähe und Hilfe zum Leben. Ein Kraftquell, über den er glücklich ist. Während des Gottesdienstes holt man die festlich geschmückten Torarollen, sie enthalten die ersten fünf Bücher der Bibel, aus ihrem Schrein und tanzt mit ihnen ausgelassen singend durch die Synagoge. Die Kinder beteiligen sich an dieser Prozession mit selbst gebastelten Fähnchen und Lichtern. Sie haben alle Freiheit zu verrückten Streichen. Der jüdische Festkalender bietet aber auch Raum für Trauer und tiefen Ernst. Das jüdische Neujahrsfest etwa hat nichts von der grellen Fröhlichkeit profaner Silvesternächte mit ihren Verdrängungsmechanismen an sich. Kein krachendes Feuerwerk, keine knallenden Sektkorken. Den Großteil des Tages bringen die Juden in der Synagoge zu, in weißen Kitteln. In einer von Furcht und Vertrauen geprägten Litanei beten sie: Unser Vater, unser König, erneuere uns ein gutes Jahr. Unser Vater, unser König, schreib uns ein in das Buch des Lebens. Denn an diesem Tag, so lehrt es die Tradition, wägt Gott die Taten jedes einzelnen Menschen im abgelaufenen Jahr und spricht sein Urteil. Der Katechismus des Juden ist sein Kalender, hat ein bedeutender Rabbiner einmal gesagt. Jüdische Feste sind Glaubensbekenntnisse. Vielleicht liegt das daran, dass für das Volk Israel die alltägliche Frömmigkeitspraxis immer wichtiger gewesen ist als irgendwelche Bekenntnisformeln. Der gelebte Glaube wichtiger als Theologie und Lehre. Gläubige Juden leben immer und überall mit Gott. Und wenn sie die heiligen Geschichten erzählen, dann handelt es sich nicht um ferne Begebenheiten und schon gar nicht um Märchen und Mythen, sondern um Ereignisse, die heute passieren, die sich jetzt auswirken. Zurück zu Pessach. In der Pessachfeier, die am Abend des ersten Frühlingsvollmonds beginnt, sind zwei uralte Feste verschmolzen. Ein nomadisches Opferfest und ein Erntefest von Ackerbauern. Für die Hirten der Frühzeit war es vielleicht jedes Jahr das letzte feierliche Kultmahl, ehe sie von den Winterweiden zu den Sommerweiden hinüberwechselten. Dabei wurde wahrscheinlich ein Widder geschlachtet. Als die Stämme sesshaft wurden, gab es einen neuen Anlass zum Feiern. Vor der prächtigen Kulisse des Frühlingsvollmonds opferten sie die ersten Früchte des Ackers. Ganz ähnliche Traditionen kennt man von den vorislamischen Arabern. Frühlingsfeste von Hirten, die in der Familie unter Vorsitz des Hausvaters gefeiert werden, ohne Priester, und bei denen das erstgeborene Tier der Herde geopfert wird. Wüstennomaden feiern heute noch auf diese Weise. Später verband sich dieses Frühlingsfest mit der Erinnerung an ein großes geschichtliches Ereignis, nämlich den wunderbaren Aufbruch aus Ägypten, die Befreiung aus dem Sklavenhaus des Pharao, wie man sagte. Diese Befreiungserfahrung schweißte die Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs zu einer Nation zusammen. Die religiöse Bedeutung des Ereignisses fasst der Bibelwissenschaftler Rainer Schmidt folgendermaßen zusammen. Die überlieferungs- und frömmigkeitsgeschichtlichen Forschungen der letzten Jahrzehnte rechtfertigen die Feststellung, dass die Herausführung aus Ägypten mit ihrem auch historisch noch einigermaßen greifbaren Kern, der Errettung am Schilfmeer, für den Glauben Israels das grundlegende Ereignis in den Beziehungen Jahwes zu seinem Volk gewesen ist. Jahwe ist mit dieser seiner grundlegenden Haupttat so verbunden, dass er teils in festgeprägten Formeln als der, der Israel aus Ägypten geführt hat, definiert wird. Das Kultmahl des alten Frühlingsfestes verwandelte sich nun zu einer stellenweise fast szenischen Vergegenwärtigung des Exodus, wie man den Auszug aus Ägypten nennt. Auf dem festlich gedeckten Sedertisch liegt das Brot des Elends oder wie es auch heißt, das Brot der Befreiung. Es handelt sich um dünne Brotfladen aus Mehl und Wasser, die Matzot. Der Matzot-Teig wird flach ausgerollt und sofort gebacken, damit es zu keinem Gärungsprozess kommen kann. Genauso muss es beim eiligen Aufbruch der Israeliten aus Ägypten gewesen sein, als keine Zeit mehr war, die Gärung abzuwarten. Zur Erinnerung an den Auszug aus dem Sklavenhaus essen die frommen Juden an Pessach 7 Tage lang ungesäuertes Brot. Nichts aus Weizen, Roggen, Hafer darf im Hause sein. Sogar die Brotkästen und Brotmesser werden durch solche ersetzt, die nicht mit gesäuerten Lebensmitteln in Berührung gekommen sind. Zu den symbolträchtigen Speisen dieses Abends gehören gekochte Kartoffeln, Sellerie und Petersilie. Der Hausvater segnet die Feldfrüchte mit den Worten: Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam borei pri ha-adama. Gelobt seist du, Ewiger, unser Gott, der du die Frucht der Erde erschaffen hast. Bevor er aber davon zum Dank für die erste Ernte des Jahres isst, taucht er Kartoffeln und Gemüse in ein Schüsselchen mit Salzwasser. Es erinnert an die in der Knechtschaft vergossenen Tränen. Frisch geraspelter Meerrettich steht ebenfalls für die bittere Zeit der Unterdrückung. ein zähes Fruchtmus aus Äpfeln, Walnüssen, Wein und Zimt für den Mörtel, den die Israeliten beim Bau der ägyptischen Städte anrühren mussten. Man taucht den scharfen Meerrettich in den süßen Fruchtbrei und spricht: Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kitchanu bemitzvotav vetzivanu al achilat maror. Gelobt seist du, ewiger, unser Gott, der uns geheiligt hat durch seine Gebote und uns befohlen hat, die bitteren Kräuter zu essen. Nicht von ungefähr erinnern die Segenssprüche an die Worte, die im christlichen Gottesdienst über Brot und Wein gesprochen werden, denn die christliche Liturgie hat ihre Wurzeln im jüdischen Kult. Ein gebratener Unterschenkelknochen vom Lamm schließlich bringt die furchtbare Nacht in Erinnerung, die dem Exodus aus Ägypten vorausging und dem Fest seinen Namen gab. Um den halsstarrigen Pharao zu bewegen, die hebräischen Sklaven ziehen zu lassen, ließ Gott nach dem Bericht der Bibel 10 Plagen über Ägypten kommen. Heuschrecken, Stechmücken, Hagel, eine Viehseuche. Die letzte und schlimmste Plage war das Sterben aller Erstgeborenen in den ägyptischen Familien. Nur die Kinder der Israeliten blieben verschont, wie es im biblischen Buch Exodus heißt. Der Herr sprach zu Mose und Aaron in Ägypten: Am 10. dieses Monats soll jeder ein Lamm für seine Familie holen, ein Lamm für jedes Haus. Ihr sollt es bis zum 14. Tag dieses Monats aufbewahren. Gegen Abend soll die ganze versammelte Gemeinde Israel die Lämmer schlachten. Man nehme etwas von dem Blut und bestreiche damit die beiden Türpfosten und den Türsturz an den Häusern, in denen man das Lamm essen will. Noch in der gleichen Nacht soll man das Fleisch essen. Über dem Feuer gebraten und zusammen mit ungesäuertem Brot und Bitterkräutern soll man es essen. So aber sollt ihr es essen, eure Hüften gegürtet, Schuhe an den Füßen, den Stab in der Hand. Esst es hastig, es ist die Pessachfeier für den Herrn. In dieser Nacht gehe ich durch Ägypten und erschlage in Ägypten jeden Erstgeborenen. Das Blut an den Häusern, in denen ihr wohnt, soll ein Zeichen zu eurem Schutz sein. Wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch vorübergehen, und das vernichtende Unheil wird euch nicht treffen, wenn ich in Ägypten dreinschlage. Denn das heißt Pessach, griechisch Passia, Vorübergang, Verschonung. Eine makabre Geschichte von einem grimmigen Gott, ein archaisches Ritual aus der religiösen Frühzeit. Aber die Botschaft ist zeitlos. Gott hört die Schreie der Unterdrückten. Er ergreift Partei für die Schwachen. Er bleibt den Menschen treu, mit denen er einmal einen Bund geschlossen hat. Das Bild vom furchtbaren Gott, der seine Feinde vernichtet und die Leiden seines Lieblingsvolkes grausam rächt, hat sich im Lauf der jüdisch-christlichen Frömmigkeitsgeschichte stark gewandelt. Zur Tradition des Sederabends gehört es auch, dass man ein paar Tropfen Wein auf den Boden verschüttet, wenn in der Haggadah von den 10 schrecklichen Plagen erzählt wird, aus Mitgefühl mit den Ägyptern. Und die an Festtagen üblichen Jubelpsalmen werden nur zur Hälfte gesungen, aus demselben Grund. Als die Israeliten damals glücklich durch das Schilfmeer gezogen waren, folgte ihnen bekanntlich die Reiterei des Pharao und fand in den Fluten den Tod. Der Talmud erzählt, dass die Chöre der Engel damals einen Freudengesang anstimmen wollten. Gott aber verbot es ihnen, mit der Begründung: Die Schöpfung meiner Hände versinkt im Meer, und ihr wollt singen? Und immer wieder die Vergegenwärtigung, der Brückenschlag von den uralten Geschichten zum Heute und auch zum Morgen. Denn die Erinnerung an Gottes Befreiungstaten schenkt die Zuversicht, dass er seine Menschen nicht vergessen hat und auch aus der aktuellen Not retten wird. In früheren Jahrhunderten, als es noch keinen Staat Israel gab, war es immer ein erregender Augenblick, wenn die Juden überall in der Welt während des Sedermahles beteten: Dies ist das Brot des Elends, das unsere Väter zu Ägypten aßen. Wer hungrig ist, komme und esse und halte Pessach mit. Dieses Jahr hier, im kommenden Jahr im Lande Israel, dieses Jahr noch in Gefangenschaft, im kommenden Jahr frei. Rettung, Befreiung. Gott, der seinem Volk treu bleibt und am Ende den Messias schicken wird, der die endgültige Erlösung bringt. Die jüdische Tradition erwartet das Erscheinen des Messias, des großen Befreiers, in der Sedernacht. Auf dem Sedertisch steht ein Becher Wein für den Propheten Elia, der dem Messias vorausgehen wird. Und man hält auch einen leeren Stuhl für ihn bereit. Interessanterweise beschreibt die Bibel die paradiesischen Zustände der Endzeit mit dem Bild eines opulenten Gelages. So heißt es beim Propheten Jesaja: Der Herr der Heere wird auf diesem Berg Zion für alle Völker ein Festmahl geben, mit den feinsten Speisen, mit besten erlesenen Weinen. Er beseitigt den Tod für immer. Gott, der Herr, wischt die Tränen ab von jedem Gesicht. Pessach ist das Fest der Verwandlung, gibt der jüdische Religionshistoriker Friedrich Thieberger zu bedenken. Es lehrt, wir sind nicht allein. Wir sind die Generation, die aus Ägypten gezogen ist und alle Wunder einer Volksbefreiung erlebt hat, deren Sinn Demut vor dem Göttlichen und Verheißung einer Aufgabe war. Wir haben alle Lasten einer Knechtschaft getragen, zu Gott geschrien und das Rätsel der Erhörung an uns erfahren. Es ist unser Weg von Ägypten bis in die messianischen Tage. Mit einem Wunder hebt unsere Erinnerung an und unsere Hoffnung schließt mit einem Wunder. Es gibt im Ablauf des Geschehens keinen anderen Halt als diesen. Wir stammen aus einem Wunder und gehen in ein Wunder ein. Die Christen waren am Anfang eine jüdische Sekte. Und ihr Osterfest wäre kaum zu denken ohne die jüdische Pessachnacht. Hier wie dort der Sieg des Lichtes über die Finsternis, der Übergang aus der Knechtschaft in die Freiheit. Beide Male eine Befreiungsbotschaft, der Auszug aus dem Sklavenland Ägypten und die Auferstehung aus dem Grab. Hier wie dort ein Festmahl mit Brot und Wein. Hier wie dort Zeremonien und Speisen von hintergründiger Bedeutung. Hier wie dort ein abendlicher bzw. nächtlicher Gottesdienst mit ehrwürdigen Erzählungen und ihrer Ausdeutung, mit Lobgesängen und Bittgebeten. Hier wie dort Gedächtnis und Vergegenwärtigung. Und eine Nachtwache voll Dankbarkeit und aufgeregter Erwartung. Im biblischen Buch Exodus heißt es: Eine Nacht des Wachens war es für den Herrn, als er sie aus Ägypten herausführte. Als eine Nacht des Wachens zur Ehre des Herrn gilt sie den Israeliten in allen Generationen. Und so feiern sie auch Pessach bis heute. In der jüdischen Sederliturgie erklärt der Hausvater: Deshalb sind wir verpflichtet, zu danken und zu preisen, zu loben und zu verherrlichen, zu erheben und zu segnen den, der unseren Vätern und uns all diese Wunder getan hat. Er hat uns aus der Sklaverei in die Freiheit geführt, aus der Sorge in die Freude, aus der Trauer in die Feier, aus der Finsternis in das große Licht und aus der Knechtschaft in die Erlösung. Lasst uns ihm daher ein Halleluja singen. Wenn die Christen die Osternacht feiern, klingt es ganz ähnlich. In den katholischen Kirchen wird ein alter Hymnus auf die Osterkerze gesungen, das Exultet. Dies ist die Nacht, die unsere Väter, die Söhne Israels, aus Ägypten befreit hat. Dies ist die selige Nacht, in der Christus die Ketten des Todes zerbrach und aus der Tiefe als Sieger emporstieg. O wahrhaft selige Nacht, die Himmel und Erde versöhnt, die Gott und Menschen verbindet. Gläubige Menschen wachen in dieser Nacht in der Erwartung des Auferstehungsmorgens. Darum heißt das wichtigste Fest der Christenheit in Deutschland Ostern und in England Easter. Die alte Erklärung mit einer germanischen Frühlingsgöttin Ostara hat sich nämlich längst als wissenschaftlich unhaltbar erwiesen. Man weiß nicht einmal, ob so eine Göttin überhaupt existiert hat. 738 verwendete der gelehrte angelsächsische Mönch Beda Venerabilis zum ersten Mal den Begriff Eostro, abgeleitet vom griechischen Wort für Sonne, Eos, und vom lateinischen Wort für Morgenröte, Aurora. Tatsächlich findet sich in der altkirchlichen römischen Überlieferung die Vorschrift: Nemo igitur illa nocte dormiat, usque ad auroram. Niemand soll in dieser Nacht schlafen bis zur Morgenröte. Im Althochdeutschen wurde aus diesem Eostro schließlich Ostarum und im Altenglischen Eastern. Noch interessanter ist, dass der Name des Festes in vielen anderen Sprachen direkt aus der Bezeichnung Pessach oder Pascha abgeleitet wird. Pasqua sagt man im Italienischen und Spanischen, Pâques im Französischen, Poschke auf Norwegisch. Auch in der christlichen Osternachtfeier wird die spannende biblische Geschichte vom Durchzug der Israeliten durch das Meer und vom Untergang der Ägypter in den Fluten vorgelesen. Wenn auch diese Parabel im darauf folgenden Gebet dann erheblich anders interpretiert wird als in der jüdischen Pessachfeier. Gott, deine uralten Wunder leuchten noch in unseren Tagen. Was einst dein mächtiger Arm an einem Volk getan hat, das tust du jetzt an allen Völkern. Einst hast du Israel aus der Knechtschaft des Pharao befreit und durch die Fluten des Roten Meeres geführt. Nun aber führst du alle Völker durch das Wasser der Taufe zur Freiheit. Mit dem Entzünden des Osterfeuers draußen vor der Kirche und dem feierlichen Einzug der Osterkerze in das dunkle Gotteshaus knüpfen die Christen ebenfalls an jüdische Bräuche an. Der Ritus der Lichtersegnung geht jedem Schabbatmahl voraus und natürlich auch der Sederfeier. Für die Christen deutet die Lichtsymbolik auf die Erlösung hin und auf Christus, das wahre Licht der Welt. Kaiser Konstantin ließ im 4. Jahrhundert in seiner Residenzstadt in der Osternacht überall hohe Kerzensäulen aufstellen, sodass nach zeitgenössischen Berichten diese geheimnisvolle Nacht hell wie der Tag strahlte. Im Mittelpunkt beider Feiern, Pessach und Ostern, steht aber das geopferte Lamm. In den Opfertieren, die in alter Zeit im Jerusalemer Tempel geschlachtet wurden, sahen schon Paulus und die Kirchenväter einen Hinweis auf den Kreuzestod Jesu. In der Sederliturgie heißt es: Es ist das Pessachopfer für den Herrn, der in Ägypten unsere Häuser verschonte. Ganz ähnlich der Kommuniongesang in der katholischen Osternachtfeier. Unser Osterlamm ist geopfert, Christus der Herr. Halleluja! Wir sind befreit von Sünde und Schuld. So lasst uns Festmahl halten in Freude. Denn am Kreuz starb Jesus Christus aus Liebe. Sein Tod, vordergründig betrachtet ein Scheitern, war die denkbar größte Liebeserklärung Gottes an die Menschen. Kein Schlachtopfer mehr wie in archaischen Zeiten, um mürrische Götter oder gefährliche Dämonen milde zu stimmen, sondern die bewusste Hingabe des eigenen Lebens aus Liebe. Es gibt unter den Bibelwissenschaftlern Meinungsverschiedenheiten darüber, ob das letzte Abendmahl Jesu mit seinen Freunden ein Pessachmahl gewesen ist. Auf jeden Fall hat er die vorgeschriebenen Speisen auf revolutionäre Weise neu interpretiert. Er reichte seinen Freunden das Fladenbrot, die Matzot, und sagte: »Nehmt, das ist mein Leib.« Er erhob den Becher mit Wein und sagte: »Das ist mein Blut. Das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird.« Damit setzte er sich selbst an die Stelle des geopferten Tieres. Das sehr spät entstandene Johannesevangelium behauptet zwar explizit, dass das letzte Abendmahl kein Pessachmahl war, zieht aber eine andere hochinteressante Parallele. Nach dem Verfasser des Johannesevangeliums ist Jesus zu der Stunde gekreuzigt worden, zu der im Tempel die Pessachlämmer geschlachtet werden. Deshalb nennt er ihn das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Der Evangelist erwähnt außerdem, dass die Soldaten dem gekreuzigten Jesus kein Bein brachen, die übliche Methode festzustellen, ob das Hinrichtungsopfer auch wirklich tot war. Der Hintergrund? Die alten Vorschriften der hebräischen Bibel verbieten es, dem Pessachlamm einen Knochen zu brechen. Das heißt, der Tod Jesu begründet das neue Pessachmahl, die Eucharistiefeier der Kirche. Wie es Bischof Melito von Sardes in Kleinasien um 180 in der ältesten uns erhaltenen Osterpredigt auf ziemlich poetische Weise erläutert. Nun begreift also, Geliebte, wie neu und wie alt, wie ewig und dem Augenblick zugehörig, wie vergänglich und unsterblich es ist, das Pascha-Mysterium. Als Sohn wurde er geboren, als Lamm geschlachtet und als Mensch begraben. Von den Toten erstand er als Gott. Der Tübinger Bibelwissenschaftler Herbert Haag sieht das Frühlingsfest der altsemitischen Wanderhirten, die Pessachfeier zur Erinnerung an den Exodus aus Ägypten und die christliche Osterfeier trotz mancher Unterschiede in einer gedanklichen Linie. So wechselvoll die mehrtausendjährige Geschichte des Pessachfestes auch gewesen sein mag, darin ist sich dieses stets gleich geblieben, dass es nie etwas anderes war als aufgerichtetes Zeichen des göttlichen Heils. ob die Nomaden den Blutritus und das Opfermahl hielten, bevor sie den gefahrvollen Weg von den Winter- in die Sommerweiden antraten, ob Israel das Pessach beging, um seiner Befreiung aus der ägyptischen Knechtschaft zu gedenken, ob die Kirche ihr österliches Pascha feiert, um am Tod und an der Auferstehung ihres Herrn Anteil zu haben, immer bekennen sich die Feiernden in Dank und Hoffnung zu einem Gott, der Heil und Leben ist. Auch die christliche Osterfeier setzt Vergangenes gegenwärtig und hofft auf die Zukunft. In der Osternacht erinnern sich die Christen nicht nur an Gottes uralte Wunder, wie es in der katholischen Liturgie heißt, sie machen sich auch bewusst, dass sie der endgültigen Erlösung entgegengehen. Ganz am Anfang, wenn das Osterfeuer entzündet wird, betet der Priester: Wir begehen das Gedächtnis des österlichen Heilswerkes Christi in der zuversichtlichen Hoffnung, dass wir einst am Sieg Christi über den Tod und an seinem Leben in Gott teilnehmen dürfen. Entflamme in uns die Sehnsucht nach dir, dem unvergänglichen Licht, damit wir mit reinem Herzen zum ewigen Osterfest gelangen.